dem Album Totenlieder vertont worden ist. Ein komplettes Album, nur mit Liedern dieses Kalibers, aufgenommen von Dark Mark Doom selbst. So etwas wäre ohne Zweifel zur wichtigsten Veröffentlichung im deutschen Black Metal in alle Ewigkeit geworden. Dazu ist es leider nie gekommen. Stattdessen hat sich Dark Mark Doom Ende 1999 aus Absurd völlig zurückgezogen, während ich über den großen Teich verschwunden bin. Es oblag dann dem Gründungsmitglied der ersten Stunde, Wolf, die Band 2001 mit neuer Besetzung wiederzubeleben. Auf dem nächsten Album Werwolf Thron wurden dann Lieder, die Dark Mark Doom noch 1994 für Absurd geschrieben hatte, verwendet. meine Seele füllt dein Schatten, nur ein Fort und am Set und am Wind schreit immer die Gräber hinweg. Und der Wind schreit über die Gräber hinweg. Eine schwarze Gestalt kommt auf dich zu. Das bildest du, deine Erregung wächst, als das Wesen dich anblickt. Ist dies nicht deiner Liebe Anblick? Oder ist es nur ein Geist, der dich weckt? Dein Seufzen hallt über die Gräber hinweg. Und dein Seufzen weg, hallt über die Gräber hinweg. Und wieder die Kehr, Trauer und Sehnsucht, ist aufgeklärt, Blut zum Blute, Fleisch zum Fleisch, trotz der Kälte ist dir unglaublich heiß, ich brenne in den Verlangen, das in dir steckt, und dein Schrei klingt über die Gräber hinweg. Und dein Schrei klingt über die Gräber hinweg. Manchmal wird die Frage gestellt, inwiefern es legitim gewesen ist, dass die Band nach 1999 mit neuer Besetzung weitergemacht hat. Nun, zunächst sei noch einmal betont, es war ja auch jetzt jemand mit dabei, der schon 1992 bei der Bandgründung mit dazugehört hat. Zwar hat Wolf in den 90ern an keiner Veröffentlichung mitgewirkt, abgesehen von seinem Solo-Beitrag für Facta Locuntur, dennoch hat er die Band von Anfang an begleitet. Und deshalb war es die naheliegende Option, dass Wolf die Geschicke der Band in die eigenen Hände nimmt. Ich konnte Absurd nicht fortführen, Dark Mark Doom wollte Absurd nicht fortführen. Die einzige Alternative wäre das Ende der Band gewesen. Und genau das wollte ich damals nicht. Wolf hat dann zunächst auch mit Liedmaterial gearbeitet, das noch aus der Feder von Dark Mark Doom stammt. Erst mit den Aufnahmen zur Split Wolfskrieger mit Pantheon und später dann mit dem Album Totenlieder kam es zu einer musikalischen wie lyrischen Weiterentwicklung bei Absurd, bei der ich dennoch die Kontinuität zu den Frühwerken der Band ganz klar erkennen kann. Riesenblut schuf das Wild mir, Riesenblut. Das war Über die Weiten Midgards aus dem Jahr 2004. In diesem Jahr entfalteten Absurd auch die ersten ernstzunehmenden Live-Aktivitäten. Seitdem ist die Band eine feste Größe auf den Bühnen in Europa und Nordamerika. Zu dem bis dato letzten Konzert in Mailand im Oktober 2012 erschienen weit mehr als 700 Gäste. Life of Death. Mit dem Album Blutgericht gab es im Jahr 2005 einen weiteren Höhepunkt in der Bandkarriere von Absurd. Zum ersten Mal waren Texte, Musik und Gestaltung wirklich perfekt aufeinander abgestimmt. Blutgericht ist nicht nur in der Diskografie von Absurd, sondern im deutschen Black Metal insgesamt ein einzigartiges Album. Der Henker. Yeah. An den Erfolg von Blutgericht konnte auch mit der nachfolgenden Maxi-CD Grimmige Volksmusik nahtlos angeknüpft werden. Die Idee, deutsche Volkslieder schwarzmetallisch zu interpretieren, fand auch weit über die Black-Metal-Szene hinaus Beachtung und Anerkennung. Insbesondere in Russland ist die Grimmige Volksmusik die wohl populärste Absurd-Veröffentlichung. Uwe Nolte hat mir einmal erzählt, dass er beim Borditus-Konzert in Moskau das Geier Schwarzer Haufen gespielt hat. Danach kamen die Leute zu ihm und haben ihm zu seiner gelungenen Absurd-Cover-Version gratuliert. Es war ihnen überhaupt nicht bewusst, dass eigentlich Absurds des Wotans Schwarzer Haufen eine Nachspielversion ist und Uwe Nolte stattdessen die Originalversion vorgetragen hat. uns voran, hey, drauf und dran, setz uns durch den Nacht den roten an. Aber wo wir schon einmal von Nachspielversionen sprechen, einmal abgesehen von Burzum, dürfte Absurd diejenige Black Metal Band sein, deren Lieder am häufigsten von anderen Bands nachgespielt werden. Ich habe nicht nachgezählt, aber ich glaube, es gibt bestimmt mittlerweile ein Dutzend Tribute to Absurd Compilations. Aber wie es bei dieser Menge an Coverversionen nicht anders zu erwarten ist, vieles davon klingt richtig scheiße. Das war eben In des Mondes blutgem Schein, nachgespielt von Pestschwadron aus Österreich. Ich bin mir nicht wirklich sicher, ob es sich dabei nicht um eine Parodie handelt. Mir persönlich gefallen ja solche Coverversionen am besten, die von genrefremden Bands gespielt werden, welche ihren eigenen Stil einbringen und nicht versuchen, so zu klingen wie das Original. Zum Beispiel haben wir da diese Punkband Yusuf Jerusalem aus Frankreich mit ihrer Version von Gates of Heaven. Die, wie ich finde, sehr gelungene Version von Germanien über alles, von dem deutschen Projekt Ad Absurdum. 2008 waren es dann Absurd selbst, die frühe Lieder aus der eigenen Bandgeschichte neu eingespielt haben. Mit der Veröffentlichung von Der 15-jährige Krieg sollte einerseits das 15-jährige Bandjubiläum zelebriert werden und andererseits dem Manko, dass in der Frühzeit der Band viele Lieder unter suboptimalen Bedingungen aufgenommen worden sind, abgeholfen werden. Bei diesen Aufnahmen kam es auch zur Zusammenarbeit mit schwedischen Freunden der Band und das Ergebnis dieser geheimnisumwitterten Kollaboration wurde als Bonusinhalt auf die LP-Fassung von Der 15-jährige Krieg gepackt. Für die Leute, die nach wie vor darüber grübeln, wer hier mitgesungen hat, ein kleiner Tipp. Niklas Kvarfort war es nicht. 2008 erschien dann auch die lange geplante Split-CD Weltenfeind, bei der das Konzept als auch die Texte für Absurd aus meiner Feder stammen. Yeah. Vorfeld der Sendung wurden ja viele Fragen an mich gerichtet und wie ihr bestimmt mitbekommen habt, habe ich davon kaum eine beantwortet. Die Sendung müsste ja mindestens doppelt so lange gehen, damit ich auf jede dieser Fragen auch eine Antwort geben kann. Allerdings bin ich ja auch kein aktives Bandmitglied mehr und es wäre dann doch unpassend, würde ich hier sozusagen als Pressesprecher von Absurd auftreten. Viele Fragen, die Frühzeit der Band betreffend, habe ich übrigens für das Jute Asken beantwortet. Dieses umfangreiche Interview wird in der kommenden Ausgabe des Heftes zu finden sein. Zurück zu Absurd. Nach der Veröffentlichung von Weltenfeind wurden zwar einige Konzerte gespielt und vorherige Alben der Band neu aufgelegt, aber eine wirklich neue Veröffentlichung hat es von Absurd jahrelang nicht gegeben. Aber Achtung, damit ist jetzt Schluss. Ja, richtig gehört. Ganz genau. Jetzt in diesem Augenblick erscheint eine 7-Inch EP von Absurd mit zwei neuen Liedern. Diese EP hat den Titel Größer als der Tod. Und ihr bekommt jetzt weltexklusiv das Titellied zu hören. Gibt es ab sofort beim Todeshändler zu erwerben. Sie ist im Übrigen der Vorgeschmack auf das kommende neue Vollalbum von Absurd. Wer mit Vinyl nichts anfangen kann, dem sei das offizielle Bandcamp von Absurd empfohlen. Dort findet man alle Alben der Band als Download in Form von Lossless Audio Dateien. Damit nicht genug? Zu jedem Download gibt es auch Bonusinhalte dazu, zum Beispiel in Form von unveröffentlichten Liedern. Die Netzadresse lautet www.hordeabsurd.com. So, und wer bis jetzt noch nicht eingeschlafen ist, bei dem möchte ich mich für die Aufmerksamkeit herzlich bedanken. Abschließend noch der Hinweis, dass diese Sendung ausnahmsweise nicht zu einem späteren Zeitpunkt als Download zur Verfügung gestellt wird. Es ist einfach wie in der guten alten Zeit. Entweder man ist dabei gewesen und hat es selbst erlebt, oder man hat es verpasst und erfährt allenfalls durch Hörensagen davon. Also dann, bis zum nächsten Mal in den Dungeons of Darkness. Es hat mich jetzt gepackt, des Schnitters Knochen an. Schon lang bin ich gefolgt, ihm durch das ganze Land. Ich hab ihn stets gerufen, mit Wirbeln Trommelschlag. Doch nie kam er zu mir.